Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Sitzung der AG Geldordnung und Finanzpolitik am Mittwoch, den 9. Juli um 20.37 Uhr. Ich muss mal kurz das Pad aufmachen. Wir haben heute ein paar wichtige Punkte zu besprechen, aber erstmal der Reihe nach. Also Aufnahme macht Wischer heute. Lädt die Aufnahme hoch? Das mache ich auch gleich. Macht auch Wischer. Dann das Protokoll der letzten Sitzung verabschieden. Gibt es da was zu tun? Also das letzte Protokoll ist ja jetzt schon ein bisschen älter, aber man kann es ja mal formal jetzt so durchjagen. Okay, dann frage ich hier, gibt es Einspruch, das Protokoll der letzten Sitzung so zu übernehmen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Übersicht über offene Aufgaben und Projekte. Wollen wir das heute besprechen? Gibt es da Punkte? Also mich persönlich würde Arne interessieren, wie weit sein Ding ist, weil ich da jetzt schon lange nichts mehr von gehört habe. Vielleicht, wenn Arne uns hört, dann kann er vielleicht ein kurzes Feedback mal geben, wie es steht. Ja, kann ich gerne machen. Ich bin da schwer am Arbeiten. Ich hatte vor fast drei Wochen Google Hangout hatte das mal präsentiert, einer Gruppe von Softwareentwicklern, wo wir das Konzept diskutiert haben. Und ich bin nach wie vor ganz, ganz intensiv dabei, die Sache voranzubringen und weiterzuentwickeln. Warte mal, also jetzt ist jetzt nicht klar, also offene Aufgaben und Projekte ist das Pad 236. Du hattest jetzt, es geht jetzt um diese kommunale, die Darstellung von den kommunalen Haushalten, ja? Genau. Ja, vielleicht können wir das Tagesordnungspunkt einführen, weil das jetzt, also ich würde sagen, wir übergehen die offenen Aufgaben und Projekte, das können wir anders mal nochmal zurückgehen und kommen dann zur Tagesordnungsliste. Ja, ich schreibe dann meine Frage einfach als Top rein. Ja, das wäre super. Danke, Piratus. Dann Protokollführer machen wieder wie alle. Ins Wiki lädt das Piratus hoch. Gibt es da irgendwelche Einwände? Und zurück zum Punkt, hatte ich vergessen, Festlegung Versammlungsleiter. Da würde ich mich selbst vorschlagen. Gibt es da irgendwelche Einwände? Dann ist das auch so beschlossen. Dann kommen wir jetzt zur Festlegung der Tagesordnung. Da gibt es vier Punkte. Ich würde sagen, dass wir heute einfach der Reihe nach vorgehen und auf die Bewertung verzichten. Besteht jemand darauf, dass wir die Top bewerten, um eine Reihenfolge festzulegen? Das ist nicht der Fall. Dann beginnen wir mit Top 1, dem Punkt der kleine Anfrage der Landesregierung Schleswig-Holstein und was daraus geworden ist. Wer hat diesen Top eingestellt? Das war ich, glaube ich. Dann sprich, Rudi. Was ist daraus geworden? Ich glaube, du kannst am besten berichten, oder? Olga, hast du nicht selbst mal eine E-Mail rumgeschickt? Ach so, ja, genau. Also wir hatten ja, wie gesagt, den Patrick Breyer hier und wir hatten da ja während der Sitzung dann auch gesagt, wir formulieren mal was für eine kleine Anfrage. Und dann habe ich dann, weil daraus nichts mehr gekommen ist, außer das Patch, was da gemacht wurde, habe ich dann dem Patrick das rübergeschickt. Der hat daraufhin dann mir geantwortet mit einem Link zu irgendwie was, Erklärung der Landesregierung zur Schuldenübersicht oder so. Das habe ich dann an, ich glaube, an Wischer und an Piratos und an ein paar andere noch geschickt und habe gefragt, ob das denn das ist, was uns interessiert, aber ich habe darauf nie wieder eine Antwort bekommen. Also es steht noch eine Antwort an Patrick aus, ob denn dieses Dokument das ist, was wir haben wollen. Stellst du den Link mal hier ins Pad mit rein? Dann Zeile 67. Achso. Also es ist ein Dokument, PDF mit 32 Seiten. Ich glaube, ja, das sollte man sich mal in Ruhe vornehmen. Hast du es mal überflogen, Rudi? Was sind die wichtigen Informationen? Ja, eine wichtige Information ist unter anderem die Schulden, die Gläubigerstruktur. Und da ist zum Beispiel, weil wir ja immer mal gefragt haben, inwieweit sind denn da Versicherungen mit beteiligt? Und das ist schon recht hoch, so ungefähr die Hälfte. Gläubigerstruktur gibt es ja seit den 29. Genau. So, und das sind gesamt, jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal das Jahr 2013, gesamt 12,7 Milliarden. Und davon sind 5,5 Milliarden bei Versicherungsgesellschaften, wobei das schon interessant ist, dass das abgenommen hat. Also 2010 waren es 6,1 Milliarden, jetzt nur noch 5,5. Ich nehme mal an, weil die Zinsen zu niedrig sind für die Versicherungsgesellschaften. Aber das ist jetzt von mir reine Vermutung, Spekulation. Also die direkte, also was man direkt ersehen kann aus dem Papier, steht hier. Und es gibt ja dann noch den zweiten Weg, wo indirekt die Versicherungsgesellschaft wiederum beteiligt ist. Das ist, wenn sie eine Banksparanlage getätigt hat, die ja nun auch in Versicherungsgesellschaften sind. Denn dann ist die, dann ist das Ding, dann steht da die Sparkasse. Gleichzeitig von dem Volumen hat ein Teil wiederum die Versicherung als Anlage. Und wenn man sagt, direkt kann ich ungefähr die Hälfte sagen, 50 plus minus Prozent, dann gibt es noch einen zweiten Anteil, der diese 50 Prozent erhöht. Wohin, weiß ich nicht, ob 60 oder 65 Prozent, 70, keine Ahnung. Aber auf alle Fälle, es gibt noch einen zweiten indirekten Anteil, der hier nicht direkt ermittelbar ist. Damit ich verstehe, du meinst, wenn Versicherungen Anteile an Banken kaufen, dass sie sozusagen indirekt darüber die Aktivseite der Bank kaufen, in der dann wieder Staatsanleihen oder Landesanleihen liegen? Indem die das Geld, was die ja von dem, ich nenne den Sparer, von dem Sparer, Anleger erhalten haben, das können sie entweder so machen oder eben sie machen ein Festgeld bei der Bank. Dann kommt mit einmal dieser Anteil zum Tragen bei privaten Geschäftsbanken oder nehmen wir bei Banken mit Sonderaufgaben sind 1,4 Milliarden und wenn die da 200 Millionen als Banksparanlagen getätigt haben, Hybridkapital, Bankschuldverschreibung, was auch immer, dann ist das auch bei der Versicherungsgesellschaft. Wir können es aber hier nicht herauslesen, weil diese Aufteilung erkennen wir nicht. Dann war ja die Frage mit der Gläubigerstruktur, war ja immer die Frage, ob das bei landeseigenen Banken, wie viel bei den landeseigenen Banken liegt und entsprechend die Zinszahlung, bei wem die ankommen. Was war denn die Frage von dem Patrick Breyer? Ich nehme an, das zielt in diese Richtung. Die Frage von Patrick war, ob mit diesem Dokument alle unsere Fragen beantwortet sind. Also die Frage ist, lohnt es sich für ihn, eine kleine Anfrage zu stellen, weil es sowieso schon alles in dem Dokument drin steht, was wir wissen wollen? Also das Dokument bringt ein bisschen Licht ins Dunkel, erhält aber den Raum noch nicht wirklich. Aber immerhin, ist endlich mal konkretere Angaben. Für die kleine Anfrage meine ich, reicht das. Denn es ist doch nun, ich denke, auch für einen Abgeordneten, egal welcher Partei, inklusive der herausgefallenen Gelben, eigentlich muss es doch jetzt offensichtlich sein, wenn da steht Pensionskassen, Versorgungswerke, Versicherungsgesellschaften, dass hier das Geld der Steuerzahler die Schulden des Landes Schleswig-Holstein sind, und zwar direkt und unmissverständlich. Ich meine, das kann man doch so gar nicht mehr, also wer das dann immer noch nicht sieht, dann weiß ich mir auch nicht weiterhelfen. Ich meine, für eine kleine Anfrage reicht dieser Tabak, der da vorliegt. Naja, es geht ja darum, die kleine Anfrage eventuell zu verhindern, dadurch, dass wir die Informationen, die wir anfragen wollten, schon haben. Jetzt ist die Frage, was fehlt uns jetzt hier an den Informationen noch, die dann in eine kleine Anfrage gepackt würden? Ich habe es jetzt nicht gelesen noch, aber mich würde interessieren, diese 20, jetzt 21% variabelverzinsliche Verpflichtungen, von den Kreditmarktschulden, wie die sich vielleicht zusammensetzen oder wo da variabler Zins ist immer risikoreich, also wie der da ja, strukturiert ist oder wie sich da zusammensetzt. Also wo da die Gläubiger sind oder so vielleicht oder diese Instrumente da mal, die Finanzinstrumente, welche das sind. Also wisst ihr, steht bei Punkt 5.6, wenn er jetzt nicht folgen kann, Struktur der Verzinsung hier. Wir haben jetzt gerade über die Abbildung in Seite 3, nee, was ist das, 24? 29. 29. Ja, das ist Seite 3, der Moment 29 gesprochen, ne? Da geht's aber nur um die Schuldschein- und Vertragsdarlehen, ne? Also es gibt natürlich, die haben ja noch mehr Schulden, ja? Die Schuldschein- und Vertragsdarlehen sind ein Drittel oder so der Schulden, ne? Oder was? Was sind die anderen zwei Drittel? Wertpapierschulden und Kreditmarkt. Ach nee, Quatsch, die Hälfte ist es ungefähr. Die Hälfte. Wertpapierschulden sind die anderen. Okay, und die Wertpapierschulden sind quasi irgendwie frei handelbar und man weiß überhaupt nicht, wo die sind, vermutlich, oder? Ja, hier, da steht ja nur, was es für Dinge sind, sozusagen, was für Wertpapiere. Genau, die sind dann frei. Naja, gut. Und da ist die Struktur dann halt genauso unbekannt, wie wir das immer wissen und erlebt haben. Ja, aber dann wäre es doch vielleicht eine berechtigte Frage, also in dieser kleinen Anfrage, ob die davon ausgehen, dass die Verteilung in dem Bereich ähnlich ist wie in dem anderen. Oder ob die davon ausgehen, dass die Struktur dort anders ist. Also es geht jetzt nicht um fixe Zahlen, sondern um eine Art Prognose. Ja, und was ja weiterhin noch eine offene Frage ist, ist, warum man das nicht macht oder ob das nicht sinnvoll ist, das in öffentlichen Banken eben von öffentlichen Banken zu leihen, weil es dann wieder die Gewinne wieder in die öffentliche Hand gehen. Es scheinen ja fast überall auch variable Zinsverpflichtungen da vorhanden zu sein, ja. Es teilt sich immer so ein bisschen auf. Bei sämtlichen Finanzinstrumenten habe ich den Eindruck. Na, jetzt mal die Frage, wer versteht diese Wertpapierschulden? Mir fällt der Staatsanleihe ein, aber ein Bundesland kann ja keine Staatsanleihe ausgeben. Kommunalobligationen und ähnliche Sachen? Die kann aber eine Landesanleihe ausgeben. Du musst die ganzen 32 Seiten wahrscheinlich lesen, da ist es drin enthalten. Es gibt sogar Bund-Länder-Anleihen, also wo beide beteiligt sind. Na, das, was aus diesem Gespräch mit Patrick Breyer hervorgegangen ist, war ja eine, also die Information, dass es eine Bestrebung gibt in Schleswig-Holstein, eine Art Altschuldentilgung irgendwie durchzuführen. Wie ist da der Stand der Dinge? Bist du da informiert, Rudi? Nein. Ja, wie geht es weiter mit, falls man diese Anfrage jetzt, also die Struktur der Wertpapierschulden im Detail ist, also geht aus diesem Dokument eben nicht hervor. Wer nimmt den Kontakt auf? Es gab ja mal ein Treffen, was dann angelegt wurde, die Fraktionssitzung oder so war das, glaube ich. Wer geht da in die Fraktionssitzung, um das einzubringen, beziehungsweise reicht das jetzt von Fragen her? Also, aus meiner Sicht wäre es mal sinnvoll, sich anzuschauen, was wir denn in dem Pad an Fragen gestellt haben und wie viel davon schon beantwortet sind durch das Dokument, was wir jetzt gerade bekommen haben. Und dann sollte man sich überlegen, welche Fragen man dann weitergehend stellen könnte, die interessant wären, damit dann Patrick auch eine kleine Anfrage stellen kann, ohne dass als einzige Antwort der Link zu diesem Dokument kommt von der Landesregierung. Es stellt sich mir natürlich hier die generelle Frage, ob überhaupt jemand Lust dazu hat. So viele Fragen sind das ja nicht. Also wir können die doch schon mal durchgehen. Also, wer ist dafür, dass man das jetzt, wenn sich jeder zwei Seiten vornimmt und dort mal nach den Begriffen sucht, könnte man, glaube ich, hier in 5 Minuten zumindest die Frage beantworten, ob die Fragen in dem Papier beantwortet sind. Wollen wir das mal machen? Wer ist dafür? Jo. Ja, können wir machen, klar. Aber ich meine, wenn Rudi es schon gelesen hat, dann könnte er mindestens mal die erste Frage schon beantworten, ob das da irgendwo steht. Aber das glaube ich nicht. Ich habe es nur überflogen. Also. Offensichtlich hat Patrick da schon einiges an Fragen gestrichen. Bleiben ja nur noch 3 übrig. Ja. Das ist ein bisschen dünn für eine kleine Anfrage, ne? Jetzt sollte man sich vielleicht die Frage stellen, ob man so ein Pad nochmal neu macht dann andere, bessere Fragen stellt. Ich meine, die erste Frage zielte darauf hin, ob wirklich Geld am Geldmarkt aufgenommen wird oder ob Neuverschuldung stattfindet. Weil es wird ja immer gesagt, ja, das Land finanziert sich am Geldmarkt oder so. Da könnte man wirklich die dazu zwingen, mal Klartext zu reden und sagen, wird hier wirklich Geld weiterverliehen, existierendes oder am Geldmarkt oder oder wird neue Kreditschöpfung stattfinden? Also darauf könnte man mal raus. Aber das ist natürlich jetzt auch nur so eine trickreiche Frage. Ja, also das steht ja schon irgendwie drin. Also auf Seite 6 sind den Finanzierungsschwerpunkt bilden Wertpapieremissionen mit einem Anteil von über 75%. Also es scheint so, als ob die Wertpapiere auf dem Kapitalmarkt absetzen. Also damit keine Kreditgeldschöpfung. Ja, Punkt 5.3 ja, auf Seite 28 ist ein bisschen beschrieben, dass die Bundesbank diese Auktionen durchführt und dann hier maximal, es gibt Euro-Gemeinschaftsanleihen, Bund-Länder-Anleihen und die Verzinsungsform. Während 2013 wurden 8 Emissionen durchgeführt. Es ist doch irgendwie so, diese Wertpapierschulden sind quasi so Anleihen, die irgendwie frei gehandelt werden und die Schuldscheine und Vertragsdarlehen sind sozusagen mehr Kredite, würde ich jetzt mal interpretieren. Jo. Und die sind irgendwie so ungefähr Hälfte-Hälfte aufgeteilt. Jo. Wobei selbst die Kredite dann eben teilweise noch bei auch nicht direkt Banken sind, sondern zum Beispiel Versicherungen. Die Grafik in der Grafikseite 27 ist ganz klar deutlich, dass der Anteil der Wertpapierschulden in der 2008 noch unter 40% war und seit 2012 über 50% angestiegen ist. Also in der Vergangenheit ging es eher über die Schuldschein- und Vertragsdarlehen, während jetzt der Wertpapier, also die Geldversorgung über den Kapitalmarkt in der Bedeutung zunimmt. Und das ist komisch. Natürlich, das wäre natürlich in der Anfrage, könnte man natürlich fragen, ob es da eine Grundsatzentscheidung gibt, dass das Ziel des Landes ist, sich verstärkt am Kapitalmarkt zu versorgen mit Geld, weil das ja offensichtlich die Entwicklung auch ist. Wer das beschlossen hat, dass das so geschehen soll oder warum das passiert. Das ist eine gute Frage, ja. Ich schreibe das mal rein. Ja, schreib das mal rein. Hier steht übrigens auf Seite 29 im PDF noch dieser komische Satz. Im Gegensatz zu den Wertpapierschulden ist es bei den Schuldscheinen und Vertragsdarlehen immer möglich darzustellen, wer aktuell der Gläubiger als Gläubiger des Landes eingetreten ist. Also die sagen sie schon quasi, dass sie die Wertpapierschulden irgendwie nicht immer darstellen können oder überhaupt nicht darstellen können, wer die hat. Ja, also wahrscheinlich wird es da auch Bieterbanken geben, ja, wenn eine Liste von Bieterbanken geben und über den Sekundärmarkt werden die dann irgendwie verteilt, die Papiere. Wenn dem so ist, dass auch hier diese Restriktion gilt, nur über Bieterbank, dann kann auch das Land, wie der Bund, nicht an den Kapitalmarkt herantreten. Dann ist das ausgeschlossen. Okay, jetzt habe ich die Tabelle zu Seite 29 auch das erste Mal richtig verstanden. Da geht es ja wirklich nur um die Schuldscheindarlehen und nicht um die Gesamtsumme der Verschuldung. Und wenn man dann die Grafik auf Seite 27 nochmal sieht, sieht man ja, dass die Wertpapieremissionen zunehmen. Das heißt also, dass sie genau das Gegenteil von dem machen, was zum Beispiel Werner ja meinte, direkt bei den Banken verschulden. Die machen immer mehr Wertpapieremissionen. Ja. Wobei, ja, theoretisch könnten natürlich die öffentlich-rechtlichen Banken auch die Wertpapiere halten. Ja. Und sollten sie auch halten. Weil natürlich die Zinsen, die sie bekommen, werden dann zu Zinsen zu diesen öffentlich-rechtlichen Banken und fließen dann zumindest zum Teil wieder an die Öffentlichkeit zurück. Ja, das ist der schöne Traum, der aber nicht stattfindet. Also insofern, ja. Vor allem bräuchtest du dafür dann nicht den Wertpapiermarkt, sondern kannst es ja auch direkt machen mit Vertragsdarlehen. Ja klar, das Ganze ist meines Erachtens nichts anderes als eine versteckte Subvention des Finanzsektors. Das ist die Finanzierung erstmal der gesamten Angestellten der Banker. Und wenn die schon mal finanziert sind, dann brauchen die sich nicht weiteres großartige Gewinne oder Finanzierung über Kredite, die an Unternehmen und Personen gehen, beschaffen. Und damit müssen die Kreditzinsen für die Wirtschaft sinken. Irgendwie müssen Banker auch bezahlt werden. Von irgendwo müssen die Einnahmen herkommen. Wenn sie schon von dort abgedeckt sind, ja, dann ist alles andere, ja, sag ich mal, erstmal Profit oder momentan so ein bisschen Verlustausgleich der noch in den Bilanzen stehenden toxischen Papiere. Ja, aber jetzt mal technisch gesehen, was ist denn der Unterschied zwischen so einem Schuldschein und einem Wertpapier? Also letztlich kann man die Bank kann ja auch Schulden aufnehmen und die nachträglich verbriefen. Wenn das Land direkt das als Anleihe aus, dann ist das sozusagen von vornherein verbrieft. In letzter Instanz ist es von der Bilanz her sieht's kaum unterschiedlich aus, oder sieht jemand einen Unterschied? Darf die das einfach so verbriefen? Also da wäre ich mir nicht so sicher. Das sehe ich nämlich genauso, dass sie das nicht darf. Das hängt natürlich von der Vertragsgestaltung. Das hängt von der Vertragsgestaltung ab, ob sie die Verbriefung zulassen oder nicht zulassen. Aber der wesentliche Unterschied ist verbrieft oder nicht verbrieft. Sind die Dinge verbrieft, dann können sie gehandelt werden. Wenn sie nicht verbrieft sind, dann müssen sie dort bleiben, wo die Schulden aufgenommen werden. So, das wird immer gerne behauptet. Ich habe das versucht nachzuvollziehen, letztendlich sogar auf Buchungsebene. Es ist mir nicht gelungen. Es gibt diesen Kreditvertrag und der steht weiterhin in der Bilanz drin. Wenn da was verbrieft wird, kommt das on top obendrauf. Also die nachträgliche Verbriefung eines Kreditvertrags, der ja die ganze Zeit über trotzdem besteht, habe ich bis heute nicht verstanden und ich kann das bis heute nicht nachvollziehen. Okay, Axel, das kann ich da einfach klären. Das ist, das ist eine Derivatbildung dann. Das heißt, die Bank gibt dann gewissermaßen eigene Wertpapiere, Schuldverschreibungen raus. Und die Sicherheit zu diesen Wertpapieren sind dann ist dann der Kredit an den Bund oder Land oder wer immer es ist. Das ist praktisch so eine Art Derivatbildung. Wir können das Ganze doch abkürzen. Es steht doch auf Seite 29 über der Tabelle. Die Schuldurkunde wird auf einen Gläubiger ausgestellt, die Übertragung erfolgt durch Abtretung. Punkt. Ja, damit kommt es, hat es sogar erklärt. On top obendrauf, das gibt's zusätzlich. Derivat, es verzeigert, das gibt's zusätzlich. Ja, also mein Eindruck ist, dass jetzt erstmal keine Fragen weiter bleiben Ich habe jetzt ein paar Sachen notiert. Ist das, Rudi, würdest du damit in die Fraktionssitzung gehen mit diesen Fragen und die anbringen? Nee, weil das auch niemals irgendwie gefordert war, dass jemand in die Fraktionssitzung kommt, sondern es war die Frage von Patrick, ob mit diesem Dokument alle unsere Fragen beantwortet sind. Wenn ich mir jetzt antworte, jo, sind erstmal beantwortet, wir melden uns wieder, dann ist er zufrieden. Nein, sind sie nicht. Aber es ist ein bisschen mehr Information ins Spiel gekommen. Dann wäre es vielleicht sinnvoll, neue Fragen zu formulieren, die wir ihm dann an die Hand geben können, woraus er dann eine kleine Anfrage starten könnte. Axel, schreib doch mal all deine Fragen, die du jetzt noch hast, in dieses Anfrageschulden-SH-Pad. Also ich habe schon da ein paar Sachen reingeschrieben. Das war die Nummer 236? Das ist in Zeile 65 in unserem Tagesordnungspad. Fragenpad habe ich, das ist das Fragenpad. Ich habe den Link gerade hier in den Chat vom Mumble reingepackt. Also stand gerade ein bisschen Verwirrung. Also übertragen wir die Punkte, die Fragen, die jetzt im heutigen Tagesordnungspad formuliert waren, übertragen wir jetzt auch in das von Piratus soeben gepostete Pad. Dann haben wir alles in diesem Fragen-SH-Pad. Genau. Ah, okay. Ich habe dem anderen geschrieben. Didim. Okay, Fazit, was machen wir jetzt damit? Sind es genug Fragen, um so eine Anfrage zu stellen? Also, wir können zusammenfassen, viele unserer Fragen werden durch diesen Brief beantwortet. Sozusagen, wie Axel sagt, ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Aber es bleiben noch drei weitere oder vier weitere offene Fragen. Die wären Punkt, Punkt, Punkt. Jo, sehr gut. Das könnte man dem Patrick Breyer als Mail schicken, das würde völlig reichen, glaube ich. Ja. Wer übernimmt das? Ja, das kann ich machen, aber welche sind das denn jetzt? Die unter 5. oder wie? Ja, das, was ab 28 steht, ist ziemlich das gleiche, was ich auch geschrieben habe. Dann kann ich meins eigentlich löschen. Haben wir eigentlich das neue Mitglied Rudi schon begrüßt in der AG? Nicht offiziell. Das ist doch jetzt. Ja, ich erwarte das aber, dass da wenigstens mal ein Koordinator sich die Mühe macht und mich offiziell begrüßt, ja. Finde ich auch. Es ist das Mindeste, was man verlangen kann. Denn es ist meine letzte Amtshandlung, dich herzlich willkommen zu heißen. Soll ich dir noch erklären, wie Mumble funktioniert? Nee, aber wie man Wiki-Seiten aufruft. Ja, das probiere ich auch gerade. So, dann haben wir zu den Tagesordnungspunkt 1 abgeschlossen und kommen zum Tagesordnungspunkt 2, die Neuausschreibung der Koordinatoren. Die Amtszeit der bisher der Koordinatoren AMT und Cosmic und Wischer endet demnächst. Damit sollen drei Koordinatorenposten neu ausgeschrieben werden. Erstmal die Frage in die Runde, sollen neue Koordinatoren gewählt werden? Dazu ist das Pad 6241, der Link in Zeile 80 im Tagesordnungspad, alle nötigen Informationen in diesem Pad. Also ich hatte schon mal den Vorschlag gemacht, hier in einer lockeren Runde, ob wir nicht die drei Koordinatoren einfach auslaufen lassen und keine neuen wählen. Die fünf hatten nichts zu tun, die kommenden zwei werden nichts zu tun haben oder kaum was. Und wenn sie zu viel zu tun hätten, könnte man ja jederzeit nachwählen. Ist das in Übereinstimmung mit unserer AG-internen Satzung? Was ist da vorgesehen? Ja, ist kein Problem. Wir könnten hier mit einfacher Mehrheit jetzt darüber bestimmen, dass wir das nicht mehr wollen, dass da fünf Koordinatoren, sondern dass die drei einfach auslaufen und nur noch Rolf und Thomas dann Koordinatoren sind. Meine Sachen sollten wir jetzt davon abhängig machen, ob jemand bereit ist oder Interesse hat, hier was zu tun. Ich finde, dann sollte man die Chance ergreifen. Ja, also das Stichwort ist gerade gefallen, was tun. Ich habe ja in diesem Pad hier, wo drin steht, wie die Koordinatoren abläuft, auch nochmal die haben wir mal aufgelistet, was denn so Koordinatoren tun können. Und da gibt es reichlich Aufgaben, die auch heute nicht alle erfüllt werden. Dementsprechend, wenn sich jemand bereit erklärt, Dinge hier zu tun, dann darf er sich gern dieses AG-Orga-Pad hier mal angucken und mal sehen, mal sich überlegen, was er denn da tun könnte oder wollte. Das gilt natürlich auch unabhängig davon an alle Leute, die auch nicht Koordinatoren sind. Wo ist dieses AG-Orga-Pad? Hier ist das nochmal im Chat und ansonsten verlinkt, Doppelverlinkung quasi in dem Pad. Wie läuft's ab? 6241, da ist der Link drin. Ja, gibt es irgendwelche Leute, die sagen, ja, ich will mich engagieren und dann denke ich, ist so praktisch ein Amt, ist dann eine bessere Position, sich dann zu engagieren, als es einfach so zu tun, obwohl man das natürlich auch kann. Aber wenn die Situation die ist, dass man krampfhaft jemanden suchen müsste, dann würde ich eher dafür plädieren, dass wir einfach sagen, lass die Sache mal ruhen, die Zeiten ändern sich und es wird auch dann wieder aktiver. Na, die Frage jetzt an Thomas, Rolf ist ja nicht da. Wie ist denn die, geht ja in die Koordinatorenkonferenz, die hat ja eine gewisse Bedeutung auch gehabt bisher immer. Nee, ich glaube, ich war da noch nie. Ich war da immer mal wieder so. Also ich war ohne Koordinatorin zu sein öfters mal da. Aber das ist noch ein guter Punkt, den schreibe ich nur gleich mit rein. Also es wäre, denke ich mal, also ich halte es jetzt intuitiv für wichtig, dass wir einer der Koordinatoren oder einer der Koordinatoren in diese COCO-Konferenz regelmäßig gehen. Und ja. Meine Frage wäre auch, die drei Koordinatoren, wäre da einer bereit weiterzumachen, weil ich finde eigentlich, ist ganz gut gewesen. Also ich könnte schon immer mal wieder auf die Koordinatorenkonferenz gehen, aber ich hätte da auch, also ob ich da in der Funktion als Koordinator gehe oder einfach nur informell, ist mir eigentlich egal. Also ich hatte nicht vor, eine weitere jetzt Amtsperiode quasi anzustreben. Ich könnte aber natürlich die Kleinigkeiten, die ich jetzt ein bisschen nebenbei noch erledigt habe, weitermachen. Ich hätte noch mal also eine Frage. Ich würde mich auch zur Verfügung stellen für eine Wahl. Wie gehen wir jetzt vor? Ja, ich meine, wenn es Leute gibt, die gerne gewählt werden wollen, dann kann man ja einfach mal drauf loswählen. Aber meine Frage wäre jetzt noch hier zum Twitter-Account der Geldsystempiraten. Ich sehe gerade der letzte Tweet von vor 33 Tagen und davor vor 86 Tagen. Ich hätte da gerne mal den Zugang, um das ein bisschen zu bespielen. Ja, können wir gern machen. Wer hat denn da den Zugang aktuell? Cosmic. Ich glaube, Bene hat ihn auch und meine Wenigkeit hat ihn in jedem Fall auch. Ja, super, dann schick mir den doch mal und dann kann ich da auch ab und zu mal was reinposten. Okay, dann machen wir also diesmal so, wir machen zuerst eine Kandidaturliste und zwar bitte ich jetzt innerhalb der nächsten 30 Sekunden jeden, der kandidiert, sich im Tagesordnungspad Zeile 85 einzutragen und im Anschluss werden wir eine Abstimmung darüber machen, wie viele Koordinatoren wir dieses Mal wählen. Stellt sich jetzt noch die Frage, ob vielleicht Abwesende auch gern Koordinator sein wollen und ob es vielleicht denen zu ermöglichen wäre, dass sie das auch irgendwann kundtun. Also wäre es nicht vielleicht dann schlau, dass wir das auf nächste Woche vertagen und in der Zwischenzeit aufrufen, dass wer Koordinator sein möchte, sich doch bewerben kann? Ja, also lass mich kurz, so wie es in dem Pad hier Koordinatorwahl beschrieben ist, soll es ja genauso laufen. Also es gibt jetzt sozusagen, wenn wir das heute beschließen, wir möchten neue Koordinatoren wählen, unabhängig jetzt erstmal von der Anzahl, dann gibt es eine Woche Zeit, dass sich jeder in genau diesem Pad hier Vorschläge eintragen kann und beziehungsweise sich dazu bekennen kann, gewählt werden zu wollen. Und dann gibt es in den darauffolgenden 2 Wochen einfach 2 Wahlen. Jo, finde ich gut. Und wenn es weniger als 3 sich aufstellen oder 2/3 mehr kriegen, dann haben wir eben weniger als 3 gewählt, würde ich sagen. Genau. Ganz easy. So könnte man es tun. Ja, ich fände es tatsächlich auch schön, wenn die Neuen oder auch die Alten dann das mit der Koordinatorenkonferenz ein bisschen als Aufgabe sehen würden auch. Habe ich jetzt gerade was falsch verstanden? Habe ich jetzt verstanden, dass wenn sich weniger als 3 bewerben würden, die automatisch Koordinatoren werden? Nein. Habe ich nicht so verstanden. Oh Gott sei Dank. Weil ich kenne sicherlich einen Kandidaten, der sich da gern bewerben würde und den ich nicht so gern als Koordinator hätte. Es ist genauso, wie es hier in dem tollen Pad drin steht. Es gibt eine Vorwahl und es gibt eine Akzeptanzwahl. Die muss man natürlich beide bestehen. Okay. So, in welches Pad werden jetzt die Kandidaturen eingetragen? Oder wo sollen sich die Kandidierenden eintragen? Du stehst schon drin. Wollen wir jetzt ein kleines inoffizielles Meinungsbild machen oder haben wir das jetzt gerade schon inoffiziell hier nebenbei so gemacht, dass wir neu wählen? Also möchte die Versammlung hier heute beschließen, dass wir neue Koordinatoren wählen möchten? Wer ist dagegen? Einstimmig alle dafür. Zustimmung durch Enthaltung. Opti. Wie sind das? Gendern wir eigentlich? Ist Kandidat Stern in Liste in Ordnung? Bleib uns vom Leib. Also wenn dann Stern Kandidat innen. Wir müssen diesen Blödsinn nicht nachmachen. Das ist kein Blödsinn. Sag die sowas. Also, wenn es Frauen diskriminierend wird, melde ich mich. Das genau. Bisher ist da nichts, was mich stören würde. Beziehungsweise die anderen Frauen, die hier sind, sollten sich auch melden, wenn es ihnen zu dumm wird, irgendwas. Aber albern wollen wir alle nicht, glaube ich. So, dann haben wir auch diesen Tagesordnungspunkt abgehandelt und kommen zu Top 3. Arne berichtet von seinem Projekt. Okay, ich bin nach wie vor wie wild dabei an diesem Projekt. Es geht um kommunale Haushalte, Visualisierung dieser Haushalte transparent machen. Und da gibt es natürlich Probleme, damit habe ich gerechnet, aber es kommen halt immer Probleme, mit denen man nicht rechnet. Aber das schreckt mich eigentlich nicht ab. Was mir ein bisschen fehlt, ist, dass ich Fragen, die aufkommen, Leute bräuchte eigentlich zum Diskutieren. Ich habe mal da ein paar Fragen reingestellt. Und zwar sind Steuern Produkte der Gemeinde. Ich sage mal was dazu, Augenblick mal. Ja, das sogenannte neue kommunale Finanzsystem, auf dem das basiert, ist so produktorientiert. Das heißt, man möchte nicht mehr Input gesteuert, sondern Output gesteuert, produktorientiert sein. Und das bedeutet, dass man nicht einfach nur Geld verteilt und dann sagt, okay, die werden schon machen, was mit den Sachen das Beste draus machen, sondern man möchte die Produkte, sprich Schulbereich, Straßen, alles, was Gemeinden ihren Bürgern zur Verfügung stellen, dass man das steuern möchte. Und da gibt es dann die Frage, sind eigentlich Steuern Produkte? Und ich denke, das kann man gerade, muss man eigentlich verneinen. Das hat ganz, ganz erhebliche Auswirkungen, weil nach der jetzigen Darstellung im Rechnungswesen ist es so, der Gewinner ist die Abteilung, die die Steuern einzieht, und alle anderen Abteilungen sind gewissermaßen die Loser, weil die natürlich vielleicht mal so Abgaben oder irgend sowas haben, aber im Schulbereich, wo keine Abgaben erhoben werden, da fällt es mag aus, die machen alle nur Verluste, nur die Steuerabteilung macht eigentlich Gewinne. Und da denke ich, da hat man bei der Orientierung an der doppelten Buchführung Unternehmen an diesen Denkfehler gemacht. Und zwar, bei Unternehmen ist es ja so, dass praktisch Leistungen gegen Leistung, sprich, wenn ich in einem Kaufvertrag einen Computer kaufe, dann bezeichnet man den Computer die Leistung und die Bezahlung ist die Gegenleistung. Und so, kein Unternehmen würde darauf kommen, das Einkassieren des Kaufpreises als ein Produkt zu bezeichnen, das an die an den Kunden geliefert wird. Und genauso denke ich, kann man deshalb die Steuern nicht als Produkt bezeichnen, weil wäre es ein Produkt, müssten die Bürger auch sagen, oh, das Produkt Steuern, nein, danke, aber das können sie ja gerade nicht. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, ob nur ich das so sehe oder ob ihr das auch so seht. Das wäre nämlich, sagen wir mal, gegen den offiziellen Standpunkt des neuen kommunalen Finanzsystems. Ein zweiter Punkt, der mich so ein bisschen umtreibt, sollten Teilbereiche wie der Leistungsbereich, das wären jetzt die Produkte im engeren Sinne, Schule, Straßen, alles, was halt Gemeinden so zur Verfügung stellen, dann Steuern und Abgaben als eine separate Schicht über alle Ebenen der Buchhaltung darzustellen. Und dann auch die Verschuldung. Wir haben ja vorher über die Verschuldung gesprochen. Jetzt wäre es mal interessant, über alle Ebenen der Buchhaltung, sowohl in der Bilanz als auch in der Ergebnisrechnung, nur die Auswirkung der Verschuldung zu betrachten. Ob das eine gute Idee wäre oder ob das nicht interessant ist. Und das nächste, was mich interessiert, ist auf dieser Konferenz, von der ich vorhin kurz berichtet habe, da wurde dadurch gefragt gehabt wegen einem guten Wiki-Software. Und da wurde mir der Vorschlag eigentlich gemacht, dass Wiki eigentlich out ist und auch für den Zweck gar nicht so geeignet. Sehr viel besser ist das System, wie es zum Beispiel GitHub, ich weiß nicht, das Versionskontrollsystem. Der Unterschied ist der, es kann, wie beim Wiki, jeder, der möchte, mitmachen, aber es kann der Input, die Rückmeldungen, die kann nicht jeder integrieren. Das heißt, ich ziehe mir eine Kopie von dem Projekt, kann dort rumfuhrwerken, wie ich möchte. Und dann mache ich einen sogenannten Pull-Request, sprich, ich schlage vor, meine Änderungen zu integrieren. Und da gibt es dann praktisch Leute, die berechtigt sind, solche Pull-Requests zu genehmigen oder nicht. Oder auch zu sagen, bitte überarbeitet das nochmal oder ändert das oder das passt aus den und den Gründen nicht. Und da wäre jetzt meine Frage, ob ihr das auch so seht, aus meiner Sicht, nehme ich deshalb ein bisschen Abstand, weil man braucht ja für so ein Projekt, braucht man dann auch ein Wiki. Und als vierten Punkt, den ich gerne zur Diskussion stelle, ist eine gute Bezeichnung. Open Government, das ist ja auch einer der großen Begriffe. Und deshalb hätte ich das schon überlegt, das Projekt Open Government Infrastruktur zu nennen. Weil es geht ja darum, dass man eine Open Source Infrastruktur für die Gemeinden zur Verfügung stellt. Und da, das wäre es zunächst mal. Ich freue mich auf Rückmeldungen. Also zu deiner ersten Frage mit den Produkten, das finde ich auch sehr absurd. Ich stelle mir vor, dass es dann, wie berechnet man einen Leistungsbilanzüberschuss dann, wenn plötzlich das auch Produkte sind? Ein Leistungsbilanzüberschuss, man muss ja jetzt unterscheiden zwischen praktisch den Produkten. Die Produkte sind, ist eigentlich das, was eine Firma oder auch, man kann ja sagen, eine Gemeinde ist in einem gewissen Sinne auch ein Produktionsbetrieb. Und die Leistungen, die dort erstellt werden, die werden Produkte genannt. Das ist zunächst mal, vom Ansatz her, ist es völlig in Ordnung. Nur aufgrund des Auseinanderfallen von Leistung und Gegenleistung bei Gemeinden kann man jetzt nicht einfach sagen, Steuern sind auch Produkte. Das ist die Fragestellung. Die offizielle Auffassung ist, es sind Produkte, aber ich glaube nicht, dass man das so sehen kann. Kannst du uns auch die Erklärung, die offizielle, nennen, warum das Produkte sein sollen? Weil das ist mir nicht eingängig. Ich glaube, deshalb ist einfach dadurch entstanden, ich weiß jetzt nicht die offizielle Erklärung, ich habe da heute an entsprechende Stelle eine Anfrage gestellt, aber ich glaube, die haben das deshalb einfach gemacht, weil nicht wie bei einem praktisch bei einem normalen Unternehmen Leistung und Gegenleistung durch einen Vertrag miteinander verknüpft sind, sondern man hat ja in der öffentlichen Hand hat man einmal Leistungsgesetze, das heißt Gesetze, aufgrund dessen Bürger irgendwelche Leistungen in Anspruch nehmen können. Und man hat auf der anderen Seite Steuergesetze, die jetzt die Finanzierung dieser Leistungen bewirken. Und da sagen wir, das in einem gewissen Sinne nachvollziehbare Argument ist, dass man natürlich sagen kann, die Gestaltung einer Steuer, das ist natürlich auch eine Überlegung, die gemacht werden muss. Wie Grundsteuern, welche Höhe, welche Ausgestaltung. Und das gilt ja für den ganzen Steuerbereich. Und insofern ist es nicht ganz abwegig. Aber ich bin trotzdem der Meinung, das kann man nicht als Produkt bezeichnen, weil es keine Leistung für den Bürger ist. Hat es einen Markt? Produkte werden ja auch gerne mit Markt in Verbindung gebracht, gehandelt. Können Steuern gehandelt werden? Gibt es einen Markt? Gibt es gewisse Kriterien, an denen man sagen kann, dass es ein Produkt wäre? Also ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Naja, also man kann schon sagen, Inkasso ist eine Dienstleistung, das kann man schon handeln und anbieten. Und wenn jetzt Steuern in Zukunft über Inkasso eingezogen werden, ja. Du machst einen ganz tollen Punkt, Thomas. Das Inkasso, das wäre aber nicht die ganze Steuer, sondern das wäre, wenn du willst, die Steuererhebung. Und da kann man natürlich auch sagen, aber das wäre dann praktisch ein internes Produkt. Das wäre gewissermaßen eine Vorleistung, die dann über eine Umlage umgelegt wird. Aber wenn man nach der normalen Kostenrechnung hast du ja deine Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger. Und die Kostenträger wäre das, was man hier jetzt als Produkt bezeichnet. Das ist das, was normalerweise bei Unternehmen am Markt abgesetzt wird, wofür dann das Unternehmen das Geld bekommt. Und was du jetzt ansprichst, zu sagen, ja, die Steuererhebung, aber die Steuererhebung ist diese Dienstleistung, aber die müsste ganz anders bewertet werden und dann könnte sie auch wieder verglichen werden und nicht das im Grunde genommen. Die ganzen Steuern, die werden der Steuerabteilung als Erlös, als Ertrag zugeordnet, während die anderen Abteilungen, sprich den Schulbereich, den Straßenbau, das Museum, das Schwimmbad etc., die gehen alle leer aus. Die haben, weil sie keine so direkten Zuordnung der Steuern haben. Und von daher gesehen ist in einer Bilanz einer Gemeinde, also das kannst du sagen, da stehen die Verlierer fest, nämlich das sind die, die die Leistung an die Bürger bringen, und die Gewinner fest, die die Steuern einkassieren. Das ist meines Erachtens das, was, wie Pirato sagte, absurd ist. Aber ich hätte gerne da ein bisschen mal eine Diskussion, weil ich meine, nur als Beispiel, diese Handreichungen, das sind 3000 Seiten. Das heißt, es haben hunderte von Leuten sind da an dem Projekt involviert gewesen. Hunderte von Millionen hat es gekostet. Da waren, weiß ich, wie viele Experten dabei. Und wenn man jetzt so einfach sagt, was habt ihr denn da gemacht, dann sollte man das schon vorher diskutieren. Ja, deshalb wäre es halt vernünftig oder wichtig, dass man vorher weiß, wie die Leute, die darauf kommen, wie die das begründen. Weil wenn man das liest, kann man ja wirklich nachvollziehen oder halt negieren. Wer waren jetzt Sponsoren dazu? War das öffentliches oder so ein Teil öffentliches Projekt? Oder? Nein, das war praktisch von der, zum Beispiel bei NRW oder auch von der, in Hessen oder so. Das wurden von den Landesregierungen angestoßen. Das sind Projekte der Landesregierung. Ah, okay, dann. Na, zur Bezeichnung für das Projekt, Open Government ist zwar in aller Munde, aber ich denke, man sollte hier doch mal auch ein rein deutsches Wort suchen oder so. Also es gab mal Studien, wo gerade gewisse, also ältere Leute können mit englischen Begriffen oftmals sehr wenig anfangen. Das ist ja genau die Frage. Auf der einen Seite Open Government Infrastruktur, das Open in zweierlei Weisen. Einmal Open Source, das heißt, dass die Software Open Source ist. Das zweite Open Government, das heißt transparente Verwaltung, transparente Regierungen und so weiter. Das ist eine der wichtigen Ideen. Und dann kann man auch sagen Open Infrastruktur, nämlich dass hier niemand ausgegrenzt wird, sondern dass man hier Software entwickelt für die Gemeinden, die die dann nutzen können. Das heißt praktisch, das Ziel ist, dass eine Gemeinde dann eine Alternative hat zu dem, was sie jetzt für teuer Geld bezahlen muss, dass sie dann einfach sagen kann, okay, wir können hier einen Computer bestücken und damit können wir dann unsere Aufgaben mit erledigen. Das wäre praktisch eine fachspezifische Software. Meine Frage wäre da kurz, können sich die Gemeinden darüber auch dann effektiver verschulden bei den Öffentlich-Rechtlichen oder so, Banken? Und also wo man sich so Verschuldenkredite aufnehmen kann oder kommunale Darlehen? Oder also wird es damit auch erleichtert oder nur jetzt effektiver Steuern zu managen, zum Beispiel als Produkte oder so? Das ist, sagen wir jetzt, kein Aspekt, der hier insbesondere eine Bedeutung hat. Es geht ja schlicht und einfach darum, dass du sagst, die ganze Verwaltung einer Gemeinde kann zu einem hohen Maße mit Software erledigt werden. Und dann kommt es darauf an, was für eine Software ich habe. Ob diese Software, die ich habe, ob die zur Transparenz führt oder ob die zu einem ganz, ganz komplizierten Ding führt, wie wir es heutzutage haben, wo selbst die Fachleute nicht so ganz durchblicken. Andere Begriffe für die Projektbezeichnung hatte ich mal: kommunale Verwaltungsinfrastruktur. Das wäre, wenn du willst, die deutsche Bezeichnung und das, was zunächst mal das Projekt sein möchte. Andere Bezeichnung, was mir überlegt habe, war kommunale Managementinfrastruktur. Ich hatte dann nur gedacht, weil Open Government ist einmal eine der neuen und guten Ideen, denke ich, in dem Bereich. Und auch weil es im Englischen verstanden wird. Und ja. Und bei dem Begriff Verwaltungsinfrastruktur, das klingt doch ziemlich altbacken. Ich weiß es nicht, aber ich hätte da gerne eure Rückmeldung. Hallo. Na, diese Infrastruktur, die ist also, das ist rein digital, ja, das ist nur übers Internet aufrufbar oder soll es da auch eine Druckversion geben? Du kannst die Sachen natürlich dann auch ausdrucken, aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt der Kommunen, dass sie von dieser papiergetragenen Architektur tatsächlich in eine digitale Architektur übersteigen. Man kann sagen, die gesamte Software der Gemeinden und auch des Staates insgesamt ist letztendlich so eine Art Abbildung ihrer Papierformulare. Wenn du heutzutage auch solche Formulare im Internet aufrufst, da bist du ja dann teilweise fassungslos. Da kriegst du Formulare, die sind bis auf Millimeter genau ihren Papiervorlagen nachgebildet, aber sie sind nicht imstande, dass sie normale Additionen oder Multiplikationen oder was immer oder solche Zusammenhänge, dass die dargestellt werden. Und das ist, finde ich, ist eigentlich das Grundprinzip der EDV in erheblichem Maße nicht verstanden. Ich sage immer so, das wäre, wie wenn Sie vom Übergang von der Steinzeit in die Papierzeit, wenn Sie hergehen würden und nach wie vor die Dinge in Stein meißeln und dann Papier drüber legen und abruppeln und dann beides zusammen ablegen. So muss man sich veranschaulich vorstellen, wie heute die EDV bei den Gemeinden läuft oder auch beim Staat insgesamt läuft. Aber es geht jetzt konkret nur um Haushalt, oder? Weil jetzt Government, das klingt so viel breiter. Die Idee ist breiter, aber der Einstieg sollte über den Haushalt. Wir haben ja diesen Slogan, Klarmachen zum Ändern. Und dieses Klarmachen soll praktisch beim Haushalt beginnen, weil genau über den Haushalt wird ja Kommunalpolitik gemacht. Das ist ja die Möglichkeit, wenn die Stadtparlamente ihren Einfluss geltend machen können. Es soll gewissermaßen das Budget oder der Haushalt, der soll das Einstiegsprojekt des Gesamtprojektes werden. Gut, ja, ich würde sagen, da zu Top 3, gibt es sonst noch was zu sagen dazu? Ja, ich würde mich freuen, wenn der Arne diese Antwort auf diese Anfrage, die du gestellt hast, über die Mailingliste schicken könntest, weil das würde mich auch interessieren. Ja, kann ich gerne machen. Bei Piratas wird gerade das Team von Argentinien vorgestellt, deswegen wollen wir uns schnell beeilen. Top 4, wie es an der Vision weiterarbeiten, ANT. Ja, also ich war jetzt eine Zeit lang beschäftigt. Ich habe auch festgestellt bei den letzten Sitzungen, dass die recht rar geworden sind, auch im, schätze mal, im Vorfeld zum Bundesparteitag und was da alles gelaufen ist. Und ich würde mich freuen, wenn jetzt wieder ein bisschen mehr Aktivität reinkommen würde. Und ich würde ganz gerne weitere Termine für die Erarbeitung der Vision vorstellen wollen. Und ein Aspekt, der vorher schon besprochen wurde, der vielleicht auch eine ganz, ganz wichtige Diskussion ist, ist das, was Hetty vorher gesagt hat, nämlich mit dieser Wertediskussion über Steuergerechtigkeit. Und insofern wäre das ein sehr wertvolles Projekt, das man quasi als nächstes Projekt innerhalb der Vision angehen könnte. Und da wäre es schön, wenn wir uns da einfach einen Termin geben, um da progressiv weiterzuarbeiten. Also ich muss jetzt nur über progressiv lachen. Ach so, Entschuldigung, ja. Nee, aber ich finde das in der Tat sehr wichtig, also gerade diese Debatte progressiv oder was auch immer, ergibt sich meines Erachtens, also das ist 1:1, eigentlich geht es um genau diese Vision, das ist das, was der Kern der Sache ist. Und ich denke, dass wir hier auf jeden Fall, dass diese Arbeit unglaublich wichtig ist, an der Vision zu arbeiten, und würde sogar schon mal die Frage aufwerfen für später, ob wir dann mit dieser Vision auch eventuell in diese Debatte einsteigen. Denn ich weiß nicht, wie ihr das so seht, ja, das würde mich sowieso mal interessieren von den Münchnern oder von den Bayern hier, so wie jetzt zum Beispiel Seekor oder so in diese Richtung, ob der dort eine Einstellung hat. Ja, Matthias hat ja die Befürchtung, dass jetzt mit dem neuen Vorstand die Partei eher tendenziell in diese kalifornische Ideologie geht, dass diese sagen Fragen der sozialen Gerechtigkeit oder und so, diese Sachen da ein bisschen unter den Tisch fallen. Ja, würde ich mal gerne wissen, wie ihr das seht. Ja, also ich werde morgen mit dem Christos Tinonadis sprechen. Er ist ja Folge F. Ich denke mal, er wird ja auch mit Seekor sehr eng zusammenarbeiten und gerade ihn darauf ansprechen, was Seekor ja meinte, soziale Gerechtigkeit. Da hat er ja auch die Worte übernommen, die ich auch formuliert habe, inwiefern das auch mit Inhalt jetzt verknüpft wird und so weiter. Und ob diese Vision, die AMT ja gerade angesprochen hat, auch übernommen werden kann. Das sehe ich auch als ganz wichtigen Schlüssel für die Partei an, um überhaupt noch irgendwo wahrgenommen zu werden. Ich sehe da nicht ein großes Problem, denn auch in der Piratenpartei wird sich die Richtung über Anträge darstellen. Das heißt, ich vermute mal nicht, dass Seekor jetzt groß Anträge schreiben wird, um das Parteiprogramm zu ändern. Und von daher sehe ich diese Sorge nicht. Ja, ich sehe vielleicht die Sorge, dass andere, die sich ihm nahe fühlen, jetzt motivierter sind, vielleicht Anträge zu schreiben. Aber dagegen könnte man ja Anträge schreiben. Ja, ich kann nur das weitergeben, was ich heute in einem Gespräch hatte zum Thema Secor. Wurde sehr kritisch gesehen. Es gab eine sehr aktive AG hier in München, die AG 60 Plus. Und die hatten einige Anträge formuliert zum vorletzten Bundesparteitag, wo kurz vor der Bundestagswahl. Und die wurden extrem unter der Gürtellinie von ihm angegriffen und sind jetzt inzwischen recht inaktiv geworden. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob das wirklich an Secor lag. Das glaube ich weniger. Ich glaube eher, das liegt daran, dass die andere Sachen jetzt wichtiger hatten. Privater Natur. Auf jeden Fall, die hatten ein ganz, ganz schlechtes Bild von dem, was er da abgeliefert hat. Ansonsten teile ich im Prinzip erstmal die Meinung von Piratus. Ich glaube, wir können da schon ein Gegengewicht aufbauen, falls die jetzt wirklich hier ideologisch Einfluss nehmen wollen. Habe ich noch nichts gesehen. Gibt es da schon konkrete Anzeichen dafür? Also nein, ich sehe ich erstmal nicht so weit. Nee, wie gesagt, also finde ich auch ganz gut, TSP Paul. Dass du da in Kontakt stehst mit den Leuten und so, weil, also ich denke, ich denke schon, sind einige im Vorstand, die da sehr vermittelnd wirken und sehr ein offenes Ohr an die Basis haben. Insofern sehe ich da keine Gefahr, dass da irgendwas anbrennt. Okay, ja, Termine. Gibt es Terminvorschläge für diese Visionssitzung? Willst du es im Sommer packen oder nach einer Sommerpause abwarten? Ja, ich weiß nicht. Also ich habe jetzt einfach mal vorsichtig auf der Terminfindung für die Erarbeitung, wenn ihr da auf das Pad geht, vorgeschlagen, dass wir das vielleicht nächsten Dienstag machen können, weil ich bin über dieses Wochenende nicht verfügbar und das wäre so ein Termin, wo ich sage, da könnte ich nochmal eine Sitzung reinquetschen. Ich bin auch tagsüber verfügbar. Ich bin Freiberufler, insofern ist das bei mir relativ locker, was Termine betrifft. Ich muss es nur im Vorhinein planen, meinen Aufträgen. Von daher, ich bin da relativ flexibel. Aber die Frage ist, wann, zu welchem Zeitpunkt kriegen wir einfach mindestens 3 Leute zusammen, dass man da wirklich sinnvoll arbeiten kann. Und dazu bin ich im Prinzip auf eure Vorschläge angewiesen. Ich meine, mein Vorschlag ist jetzt Dienstag. Ich meine, wenn diese Erbschaftssteuer- und Ding-Diskussion sowieso eine ganz wichtige Diskussion ist, die wir führen wollen, könnten wir das theoretisch auch nächste Woche innerhalb der Sitzung zu einem größeren Arbeitstreffen machen. Sehr einverstanden. Dienstag. Also in Zeile 7 auf dem in dem Pad, welcher auf Zeile 109 im Tagesordnungspad verlinkt ist. Genau, und was wir halt machen könnten, ist, wenn sich mindestens 3 Leute zusammenfinden, dass wir am Dienstag schon mal so ein bisschen vorbereiten, schon mal ein bisschen Brainstorming machen und dass man dann quasi schon auf der Basis von ein bisschen was innerhalb der Mittwochssitzung weiterarbeiten kann. Okay, dann hätten wir diesen Punkt soweit. Oder gibt es dazu noch Anmerkungen? Ja, also ich würde halt einfach morgen nochmal reinschauen. Ich schicke auch gerne über die Mailingliste noch die Einladung. Und wenn sich außer mir noch 3 Leute eintragen, dann kommt die Vorsitzung zustande. Ansonsten würde ich sagen, machen wir das vollständig als Tagesordnungspunkt in der Mittwochssitzung nächste Woche. Okay, danke schön, AMT. Dann kommen wir zum letzten Top Sonstiges. Also da habe ich zur Information, also ich bin jetzt... engagiere mich jetzt ein bisschen bei den pluralen Ökonomen. Die Gruppe in Tübingen ist recht aktiv. Überall in Deutschland gründen sich neue studentische Gruppen an verschiedensten Universitäten, die Pluralität in der Bildung an den volkswirtschaftlichen Lehrstühlen einzufordern, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung. Unsere AG ist ja Mitunterzeichner des internationalen Studenteninitiative für plurale Ökonomik, des Manifests. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht verwechselt. Das sind wir doch Mitunterzeichner, oder? Ja. Dazu wird es eine Follow-up-Konferenz geben. Und zwar findet die statt vom 18. bis 21. September im Weltethos-Institut in Tübingen. Es wird versucht, möglichst internationale, also Vertreter von möglichst vielen weltweit gegründeten studentischen Initiativen einzuladen. Wer da Zeit hat, ist auch eingeladen, ja. Ein T, ich wollte dich mal fragen, hättest du prinzipiell 18. bis 21. September Zeit, beziehungsweise könntest du dir den frei halten? Ja, für mich ist momentan sowieso nicht so viele Aufträge. Sag mir nochmal, wann genau 18. bis? 18. bis 21. September. Also wir werden ja natürlich internationale Gäste einladen. Und da wollte ich dich fragen, würdest du als Dolmetscher deine Dienste anbieten, prinzipiell? Ja. Also okay, ja, dann würde ich auf dich zurückkommen, wenn das konkret wird. Gerne. Danke. Dann nächster Punkt, Top Sonstiges. Wo wir gerade bei den pluralen Ökonomen sind, es gibt auch in München eine Gruppe, ich war da ein paar Mal da, für die Münchner hier. Die ist eigentlich ziemlich cool. Ich bin bloß jetzt gerade nicht mehr so oft da, weil ich viel zu tun habe und so weiter. Aber wenn das jemanden interessiert, kann ich da mal irgendwie die Facebook-Gruppe rumschicken oder sowas. Oh ja, bitte. Thomas wäre klasse. Das klingt gut, ja. Ja, also wenn du da engagiert bist oder so, auch als Tipp jetzt, könnte man ja so ein bisschen nebenbei, wenn du als vielleicht da mitfährst oder so, je nachdem, könnte man so ein kleines Süddeutschland-Treffen organisieren, das so sozusagen nebenbei nutzen oder sowas, ja, also könnte dann auch bei mir übernachten oder so, ja. Das klingt ja, auch ja. Nö, super. Ja, was haben wir noch als Links hier? demokratischewirtschaft.de. Ja, das habe ich nur mal so zur Info. Ich habe es schon über die Mailingliste geschickt. Die Berliner planen eine Wirtschaftskonferenz am 19. und 20. September. Ja, ich nehme mal an, dass der eine oder andere von uns dort auftauchen wird, der da in der Nähe wohnt und dann darüber berichten wird. Aber vielleicht wird das ja auch gestreamt. Muss man mal beobachten. Dann habe ich in Zeile 121 noch einen Link reingestellt von der Bank. Wie heißt diese schöne internationaler Zahlungsausgleich, also die Bank der Zentralbanken, die machen Jahresberichte und der letzte war von Ende Juni und da dachte ich mir, da wäre so viel auch mal übersetzen und so, ob man den nicht vielleicht auch mal übersetzen sollte und irgendwo veröffentlichen. Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. AMT, du wolltest was sagen? Ja, ich habe den letzten Teil von Rudi gerade akustisch nicht verstanden. Da ist ein Link in Zeile 121 von der BIZ, Bank für, wie heißt sie, internationaler Zahlungsausgleich oder so ähnlich. Genau. Und die machen ja Jahresberichte und der letzte ist vom 29. Juni, also gerade ziemlich aktuell. Den habe ich hier verlinkt und meine Idee war jetzt, weil wir ja in letzter Zeit auch ein paar Übersetzungen gemacht haben, ob man nicht gerade so etwas, was ja unser Fachgebiet ist oder sein sollte, ob man sowas nicht mal übersetzen sollte und irgendwo ins Wiki stellen oder sonst wohin. Also dieser Link, den du angibst, das sind sozusagen die Kapitel und Übersicht über die Kapitel angegeben. Ich nehme an, du meinst jetzt nur diese Übersicht sozusagen, die Zusammenfassung der einzelnen Kapitel. Genau. Man kann natürlich auch die gesamten Artikel oder Kapitel übersetzen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Aufwand. Das sind ungefähr 100 Zeichen. Na, wenn das jemand kauft, kann ich das gerne machen, ja. Ja, aber die Übersicht, das ist ja nicht so viel, oder? Ja, sechs. Geht. Genau, sechs Kapitel. Ja, hier, Thomas, AMT, jeder zwei, ich mache auch noch zwei und fertig ist. Können wir beim P-Shop anfragen, wenn es ihn dann noch gibt, ob wir es nicht darüber dann vertreiben können? Also ich halte relativ viel davon, die Abstracts zu übersetzen. Beim Fulltext würde ich, wenn, dann einzelne Highlights rausnehmen. Das wird definitiv sonst too much. Aber die Abstracts rauszuziehen und die zu übersetzen, das ist machbar, ja. Naja, vielleicht sollte man erstmal gucken, ob irgendwelche News drin sind oder so. Also traditionell ist ja so, dass diese BIS auch kritisch gegenüber der Politik der nationalen Notenbanken aufgetreten ist. Und ich denke, unter dieser Voraussetzung lohnt es sich, das auch zu übersetzen, also wenn dort eine Kritik sichtbar ist. Ansonsten sehe ich auch keinen Gewinn dafür. Vielleicht als kleinen Tipp, sollten wir vielleicht bei der BIZ erstmal anfragen, ob es nicht vielleicht eine deutsche Übersetzung bereits gibt. Ich meine, die haben ja genug Angestellte da. Ja, wundert mich eigentlich auch, dass man das nicht in Deutsch kriegen sollte. Flassbeck hat übrigens auch was zu dem Jahresbericht geschrieben. Ich habe das mal jetzt im Mumble-Chat hier verlinkt. Hat sich erledigt, es gibt ja Deutsch. Oh, prima. Wo denn? Ich habe den Link, Link ist im Chat. Ich habe noch ins Pad. Cool, gut, dann ganzen Top streichen. Okay, was haben wir dann? Nächster Top? Pikettis Buch. Ja, ich habe drunter schon zwei Links zu Flassbeck gelesen. Ich kenne auch diese Flassbeck-Artikel, die habe ich auch schon durchgelesen. Die Frage ist, ob einer von uns noch eine dezidierte Meinung dazu hat, weil er es selber gelesen hat. Also ich würde grundsätzlich erstmal warten, bis es auf Deutsch erscheint. Das kann ich nachvollziehen, ja. So, und dann ist noch ein YouTube-Video. Was zeigt dieses Video? Also das ist, ich schätze mal, es ist hinreichend bekannt. Das ist von eine Rede bei der GLS-Bank von Georg Schramm zum Thema Krieg reich gegen arm. Eines seiner letzten Vorträge. Also falls es noch jemand nicht kennt, das sind 27 Minuten, die sich durchaus lohnen. Wie immer bei Schramm. Okay, ja, danke an alle. Damit kommen wir zum Ende der Sitzung. Es ist genau 22 Uhr, gerade rechtzeitig für das Spiel Niederlande-Argentinien. Und ich bedanke mich. Fischer, beendest du die Aufnahme? Ja, vielen Dank, Thomas. Auch für die Punktlandung. Danke, tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.